Also, Sie haben ihn so lange gepresst und gequetscht, bis er bekannte. Ich habe Sie, sagte er, nicht auf dem Trottoir, sondern in der Wohnung gefunden, wo ich mit Dimitri arbeitete. Wie kam denn das? Wir arbeiteten den ganzen Tag bis 8 Uhr und wollten schon nach Hause gehen. Dann nahm Dimitri einen Pinsel, klatschte mir Farbe ins Gesicht, lief davon und ich ihm nach. Und ich lief hinter ihm her und schrie, dass er stehen bleiben soll. Wie ich aber von der Treppe in den Torweg rannte, stieß ich in vollem Lauf mit dem Hausmeister und einigen Herren zusammen. Wie viel Herren es waren, weiß ich nicht mehr. Der Hausmeister schimpfte mich aus, auch der andere Hausmeister schimpfte mich aus und auch die Frau des Hausmeisters kam heraus und schimpfte. Ein Herr, der mit einer Dame durch den Torweg kam, schimpfte dann auch noch, weil ich und Dimitri ihnen quer im Wege lagen. Ich aber hatte Dimitri an den Haaren gepackt, ihn hingeworfen und versetzte ihm Prügel. Dimitri aber, der unter mir lag, hatte mich auch an den Haaren gepackt und prügelte mich. Wir meinten es aber nicht böse, sondern taten es in aller Freundschaft. Nur so als Spielerei. Dimitri machte sich dann von mir los und rannte auf die Straße und ich rannte ihm nach, konnte ihn aber nicht einholen. Und ich ging allein zurück in die Wohnung. Es musste noch aufgeräumt werden. Ich begann das Werkzeug zusammenzutragen und wartete auf Dimitri. Vielleicht kam er ja noch. Und dort bei der Türe im Vorzimmer an der Wand in einem Winkel trat ich auf ein Kästchen. Ich sehe, es liegt da was, eingewickelt in Papier. Das Papier nahm ich ab und sah solch ein ganz winziges Häkchen. Ich machte es auf und im Kästchen lagen die Ohrringe. Hinter der Tür? Hinter der Tür lag es? Hinter der Tür? Rief plötzlich Raskolnikow, sah Rasumichin mit einem trüben, erschreckten Blick an und erhob sich langsam, sich mit der Hand stützend, vom Divan. »Ja, was ist denn los? Was ist mit dir? Was hast du?« Rasumichin erhob sich auch von seinem Platz. »Nichts«, antwortete Raskolnikow kaum hörbar, sank wieder auf das Kissen zurück und wandte sich von neuem der Wand zu. Alle schwiegen eine Weile. »Er war wahrscheinlich eingeschlummert, noch halb im Schlaf«, sagte endlich Rasumichin und blickte Sosimow fragend an.